Diese Aufzeichnungen wurden unter den Papieren des Antoine Roquentin gefunden. Die erste Eintragung muss im Januar 1932 gemacht worden sein. Zu dieser Zeit lebte Antoine Roquentin nach seinen Reisen in Europa, Nordafrika und im Fernen Osten seit 3 Jahren in dem Provinzstädtchen Bouville, um dort seine historischen Studien über den Marquis de Rolban abzuschließen. Das Beste wäre, die Ereignisse Tag für Tag zu notieren. Ein Tagebuch zu führen, um klar zu sehen. Niederzuschreiben, wie ich diesen Tisch sehe, die Straße, die Leute, mein Tabakpäckchen. Denn gerade das hat sich verändert. Man muss auf das Peinlichste genau den Umfang und das Wesen dieser Veränderung umreißen. Etwas ist mir passiert. Daran ist kein Zweifel möglich. Es ist wie eine Krankheit über mich gekommen. Nicht wie eine gewöhnliche Gewissheit, nicht wie eine Offenbarung. Versteckt und allmählich hat es sich eingenistet. Ich habe mich etwas eigenartig, etwas geniert gefühlt, das war alles. Einmal festgesetzt, hat es sich völlig ruhig verhalten. Und ich habe mir gesagt, es ist nichts, es ist ein blinder Alarm. Aber jetzt gewinnt es an Boden. In meinen Händen zum Beispiel ist etwas Neuartiges. Eine gewisse Art, meine Pfeife, meine Gabel zu halten. Vielleicht ist es auch die Gabel, die jetzt eine andere Art angenommen hat, sich anfassen zu lassen. Ich weiß es nicht. Als mir heute Morgen in der Bibliothek der Autodidakt guten Tag sagte, brauchte ich 10 Sekunden, um ihn wiederzuerkennen. Ich sah ein unbekanntes Gesicht. Kaum ein Gesicht. Sonnabend warfen die Jungen flache Steine über das Wasser und ich wollte wie sie einen Kieselstein über das Wasser hüpfen lassen. In diesem Augenblick nahm ich Abstand davon, ließ den Stein fallen und ging. Ich habe wahrscheinlich verwirrt ausgesehen, denn die Jungen lachten hinter meinem Rücken. Soweit die äußeren Ereignisse. Was in mir selbst vorging, hat keine klaren Spuren hinterlassen. Da war etwas, das ich sah und das mich abstieß. Aber ich weiß nicht mehr, war es nun das Meer oder der Kieselstein. Der Stein war flach, auf der einen Seite trocken und auf der anderen feucht und kotig. Ich hielt ihn am äußeren Rande und spreizte die Finger, um mich nicht zu beschmutzen. Eins ist gewiss, ich hatte Furcht oder doch etwas in der Art. Wüsste ich nur, wovor ich Angst gehabt habe. Ich wäre schon einen großen Schritt weiter. Merkwürdig ist, dass ich nicht im geringsten dazu neige, mich für verrückt zu halten. Ich sehe sogar mit absoluter Klarheit, dass ich es nicht bin. Alle diese Veränderungen beziehen sich auf Gegenstände. Zumindest darüber möchte ich Gewissheit haben. Dienstag, den 30. Januar. Ich lebe allein. Vollkommen allein. Ich spreche niemals zu einem Menschen. Ich empfange nichts, ich gebe nichts. Der Autodidakt zählt nicht. Gewiss, da ist Françoise, die Wirtin hier vom Eisenbahnerstübchen, manchmal des Abends, wenn sie mir das Bier bringt. Monsieur? Haben Sie Zeit heute Abend? Aber bitte sehr, Monsieur. Niemals sagt sie nein. Ich folge ihr in eines der großen Zimmer im ersten Stock, das sie stunden- oder tageweise vermietet. Wir wechseln kaum ein paar Worte. Wozu auch? Jeder für sich. Wenn sie ihren Rock auszieht, sagt sie zu mir etwa: Kennen Sie den Bricot? Aperitif. Das sind nämlich 2 Gäste, die ihn neulich verlangt haben. Aber was ich nicht kenne, kaufe ich nicht. Was Ihnen nichts ausmacht, behalte ich die Strümpfe an. Ich zahle ihr nichts. Wir machen es sozusagen au pair. Sie hat Vergnügen daran, sie braucht jeden Tag einen Mann und hat außer mir noch viele andere, und ich stoße eine gewisse Niedergeschlagenheit ab, deren Ursache ich allzu gut kenne. Früher, auch lange nachdem sie mich verlassen hatte, habe ich für Annie gedacht. Jetzt denke ich für niemanden mehr. Wenn ich mich nicht täusche, wenn alle sich anhäufenden Vorzeichen einen neuen Umsturz in meinem Leben anzukünden scheinen, dann habe ich Angst. Angst vor dem, was kommen und sich meiner bemächtigen wird, um mich mit sich zu reißen. Wohin? Muss ich noch einmal fort? Alles aufgeben? Meine historischen Untersuchungen, mein Buch? Werde ich in einigen Monaten oder Jahren erwachen? Erschöpft und inmitten neuer Ruinen. Mein Buch über Herrn de Rollebon. Nicht etwa, dass es an Belegen fehlte, da sind Briefe, Bruchstücke von Memoiren, geheime Berichte, Polizeiarchive, beinahe zu viel. Aber was allen diesen Bekundungen fehlt, das ist Festigkeit, Dichte. Sie widersprechen sich nicht, aber sie lassen sich auch nicht unter einen Hut bringen. Sie erwecken den Anschein, als betreffen sie nicht mehr die gleiche Person. Und doch arbeiten die anderen Historiker auf der Grundlage von ebensolchen Dokumenten. Wie machen sie das? Bin ich gewissenhafter oder weniger intelligent? Es sind begründete Vermutungen, die den Tatsachen gerecht werden. Aber ich fühle zu gut, dass sie von mir ausgehen, dass sie nichts anderes sind als eine Art, meine Erkenntnisse auf einen Nenner zu bringen. Rollebon selbst trägt nicht den Schimmer eines Lichtes dazu bei. Langsam, träge, widerwillig reihen sich die Tatsachen in die zeitliche Ordnung, die ich ihnen geben will, aber diese Ordnung verharrt im Äußerlichen. Ich habe den Eindruck, eine reine Fantasiearbeit zu leisten. Handelte es sich um Romanfiguren, so bin ich sicher, sie würden wahrer wirken. Zumindest wären sie erfreulicher. Donnerstag, 11:30 Uhr. Nichts Neues. 2 Stunden im Lesesaal gearbeitet. Ein großer, schmaler Schatten taucht plötzlich hinter mir auf. Der Autodidakt. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nicht stören. Ohne Zweifel wiederholten Sie Sätze aus Ihrem Buche. Ich sah, wie Sie Ihre Lippen bewegten. Nein. Es muss herrlich sein, ein Buch schreiben zu können. Welches Glück. Glück? Verdienst, hätte ich sagen sollen, Verdienst. Was machen Sie um diese Zeit in der Bibliothek, Monsieur Piquet? Mein Chef gab mir frei. Da nehme ich natürlich die Gelegenheit wahr. Man kann es sich nicht leisten, auch nur eine Minute zu verschwenden, wenn man sich selbst bilden will. Der Autodidakt geht auf die Bücherregale zu, bringt 2 Bände, die er auf den Tisch legt. Sieht aus wie ein Hund, der einen Knochen gefunden hat. Was lesen Sie da, Monsieur Piquet? Oh, oh, oh. Es scheint Ihnen Überwindung zu kosten, es mir zu sagen. Hier, bitte. Aha. Torf und Moor von Labaletrier. Und Hytopadesa oder der nutzbringende Unterricht von Lasté. Nun, was mag ihn nur geniert haben? Es handelt sich doch um höchst ehrbare Bücher. Entschuldigen Sie mich, ich muss noch schnell ein anderes Buch holen. Da geht er in dem riesigen, steifen Kragen, aus dem sein Hühnerhals wächst. Seine Kleider sind abgetragen, aber seine Wäsche ist blendend weiß. Sein 3. Buch, Der Pfeil von Kotbeck, normannische Chronik von Jules Lavergne. Die Lektüre des Autodidakten bringt mich immer aus der Fassung. Plötzlich fallen mir alle Autoren ein, deren Bücher er in letzter Zeit gelesen hat. Lambert, Langlois, L'Arbaletrier, Lasté. Es überkommt mich wie eine Erleuchtung. Ich habe die Methode des Autodidakten verstanden. Er bildet sich in alphabetischer Reihenfolge. Ich sehe ihn an und es packt mich so etwas wie Bewunderung. Eines Tages vor 7 Jahren, seit 7 Jahren sagte er mir, studiere er, hat er feierlich diesen Raum betreten. Sein Blick schweift über die ungezählten Bände in den Regalen und er muss sich ähnlich wie Rastignac gesagt haben, und jetzt heraus zum Kampf für menschliches Wissen. Dann hat er das 1. Buch auf dem Bücherbord ganz rechts ergriffen und hat es auf der 1. Seite aufgeschlagen, erfüllt von Ehrfurcht und Schrecken und einer wilden Entschlossenheit. Er ist jetzt bei L. Unvermittelt ist er übergegangen vom Studium der Käfer auf die Quantentheorie, von einem Werk über Tamerlan auf eine katholische Schmähschrift gegen den Darwinismus. Es hat ihn nicht einen Augenblick aus der Fassung gebracht. Er hat hinter sich und vor sich ein Weltall liegen. Und der Tag ist nicht mehr fern, an dem er das 3. Buch des 3. Regals auf der äußersten linken schließen und zu sich selbst sagen wird: Und jetzt? Jetzt ist seine Vesperzeit. Unschuldsvoll isst er ein Stück Brot und eine Tafel Milchschokolade dazu. Wie eigenartig. Jetzt habe ich 10 Seiten vollgeschrieben und nicht die Wahrheit gesagt. Zumindest nicht die ganze Wahrheit. Als ich unter das Datum nichts Neues schrieb, tat ich's mit schlechtem Gewissen. Da war eine Kleinigkeit weder unehrenhaft noch außergewöhnlich, die dennoch nicht ans Tageslicht wollte. Nichts Neues. Ich bin erstaunt, wie man lügen kann, wenn man die klare Vernunft auf seiner Seite hat. Eigentlich, als ich um 7:45 das Hotel verließ, um in die Bibliothek zu gehen, wollte ich ein Stück Papier aufheben, das am Boden lag, und konnte es nicht. Das ist alles. Und es ist weniger als ein Ereignis. Doch um die Wahrheit zu sagen, es hat mich stark beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr frei zu sein. In der Bibliothek versuchte ich vergeblich, mich von diesem Gedanken zu lösen. Ich bin nicht mehr frei. Ich kann nicht mehr tun, was ich möchte. Jetzt sehe ich klarer, erinnere mich besser, was ich neulich am Strande empfunden habe, als ich den Kieselstein in der Hand hielt. Es war so etwas wie süßlicher Abscheu, eine Art Ekel in meinen Händen. Herein! Sie sagten heute in der Bibliothek, ich könnte Sie besuchen, um Ihre Fotos anzuschauen. Ihre Reisefotos. Der Teufel soll ihn holen. Ich stehe auf und mache Licht. Aber wozu denn? Es ging doch sehr gut so. Um die Fotos zu sehen. Sie wollen sie mir wirklich zeigen? Natürlich. Es ist Berechnung. Ich hoffe, dass er den Mund halten wird, während er die Bilder ansieht. Ich bücke mich unter den Tisch, stoße die Kiste gegen seine Schuhe, lege ihm einen ganzen Arm voll Postkarten und Fotos auf die Knie. Spanien und Spanisch-Marokko. Ach, Herr Roquentin, Sie haben Glück. Wenn es, wie man sagt, wahr ist, dass Reisen die beste Schule ist. Sind Sie auch dieser Meinung? Segovia? Segovia? Ich habe ein Buch über Segovia gelesen. Ich habe den Namen des Autors vergessen. Ich bin bisweilen so vergesslich. Ausgeschlossen. Sie sind ja erst bei La Vergne. Wie? Ah, nichts. Nach Beendigung meiner Studien, ich rechne mit noch etwa 6 Jahren, werde ich mich, wenn irgend möglich, einer Studienfahrt in den Nahen Orient anschließen. Ich möchte einige Erkenntnisse vertiefen. Und ich möchte gern Unerwartetes, Neues, mit einem Wort Abenteuer erleben. Was für Abenteuer? Oh, alles Mögliche, Herr Roquentin. Man nimmt den falschen Zug, landet in einer unbekannten Stadt. Man verliert seine Brieftasche, wird irrtümlich verhaftet, verbringt eine Nacht im Gefängnis. Man spricht vom Zauber des Abenteuers. Erscheint Ihnen dieser Ausdruck richtig? Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen, Herr Roquentin. Bitte. Vielleicht ist es indiskret. Haben Sie viele Abenteuer gehabt, Herr Roquentin? Einige schon. Oh. Würden Sie die Freundlichkeit haben? Ich habe den Autodidakten vor die Türe gesetzt, nachdem ich zuvor seine Taschen mit Postkartenstichen und Fotos vollgestopft hatte. Er ist hocherfreut davongezogen und ich habe das Licht gelöscht. Jetzt bin ich allein. Nicht ganz allein. Da ist vor mir diese Idee. Sie hat sich zu einer Kugel zusammengerollt wie eine dicke Katze. Sie gibt keine Erklärung ab, rührt sich nicht und beschränkt sich darauf, Nein zu sagen. Nein, ich habe keine Abenteuer gehabt. Ich habe es vorhin automatisch gesagt, einige schon. Für gewöhnlich bin ich sogar stolz darauf, so viele Abenteuer gehabt zu haben. Heute aber war ich wütend auf mich selbst, kaum dass ich diese Worte gesagt hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich lüge. Dass ich niemals das kleinste Abenteuer gehabt habe. Vielmehr, ich weiß gar nicht mehr, was dies Wort bedeutet. Der Autobus. Es muss 6 Uhr sein. Ich habe keine Abenteuer gehabt. Die Abenteuer leben in den Büchern. Gewiss, alles, was man in den Büchern berichtet, kann wirklich eintreten, aber doch nicht auf die gleiche Art. Zunächst einmal hätten alle Anfänge wirkliche Anfänge sein müssen. Ach, jetzt sehe ich es so gut, was ich eigentlich gewollt habe. Wirkliche Anfänge, Trompetenstößen gleich, wie die ersten Takte eines Jazz, übergangslos, die Langeweile durchschneidend, dauerhaft. Etwas beginnt, um zu enden. Ein Abenteuer kann man nicht verlängern. Nur durch seinen Tod hat es einen Sinn. Diesem Tode, der vielleicht auch der meine sein kann, jagt es mich entgegen. Jeder Augenblick erscheint nur, um denen Platz zu machen, die folgen werden. Um das banalste Ereignis zu einem Abenteuer werden zu lassen, ist es erforderlich und ausreichend, es zu erzählen. Ein Mann ist immer ein Geschichtenerzähler. Er lebt, umgeben von seinen und den Geschichten anderer, durch sie hindurch sieht er alles, was ihm zustößt, und er versucht, sein Leben so zu leben, als ob er es erzählte. Aber man muss die Wahl treffen. Leben oder erzählen. Solange man lebt, passiert nichts. Die Szenerie wechselt, Leute kommen und gehen, das ist alles. Nie gibt es einen Beginn. Tag schließt sich an Tag, ohne Sinn und Verstand, eine unaufhörliche und langweilige Addition. Von Zeit zu Zeit zieht man Bilanz. Man sagt sich, jetzt bin ich seit 3 Jahren auf Reisen, jetzt lebe ich 3 Jahre in Bouville. Aber ein Ende gibt es ebenso wenig. Nie verlässt man endgültig eine Frau, einen Freund, eine Stadt. Das Gefühl des Abenteuers. Es kommt eher aus einer gewissen Verkettung zeitlicher Umstände. Ich denke mir das so. Man empfindet plötzlich, dass die Zeit verstreicht. Dass jeder Augenblick einen anderen nach sich zieht. In nichts zerfällt. Man spricht schließlich immer von jenem bekannten Verstreichen der Zeit. Aber niemals sieht man es. Man sieht eine Frau, man denkt daran, dass sie einmal alt sein wird, aber man sieht sie nicht altern. Und doch erscheint es einem mitunter, dass man sie altern sieht und dass man sich mit ihr altern fühlt. Das ist das Gefühl des Abenteuers. Annie. Ja. Annie hatte die Gabe, die Macht des Zeitablaufs zu ermessen. Zur Zeit, als sie in Djibouti lebte und ich in Aden, und ich sie selten für 24 Stunden einmal besuchen konnte. Sie brachte es fertig, so viel Missverständnisse zwischen uns aufzutürmen, dass nur noch genau 60 Minuten bis zu meiner Abfahrt verblieben. Ich erinnere mich an einen dieser schrecklichen Abende. Mitternacht musste ich zurückfahren. Wir waren in das Freilichtkino gegangen, beide am Rande der Verzweiflung, sie sowohl als ich. Aber sie hatte das Heft in der Hand. Als um 11 Uhr der Hauptfilm begann, ergriff sie meine Hand und drückte sie wortlos. Eine herbe Wonne bemächtigte sich meiner. Und ohne dass ich auf die Uhr sehen musste, wusste ich, es ist jetzt 11 Uhr. Von diesem Augenblick an fühlten wir die Minuten vergehen. Als der Apparat ein ganz helles Bild auf die Leinwand warf, sah ich, dass Annie weinte. Um Mitternacht ließ sie meine Hand los. Ich erhob mich und ging, ohne ihr ein einziges Wort zu sagen. Das hatte sie meisterhaft gemacht. 5:30 Uhr. Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht aus. Mich hat der Abscheu gepackt. Der Ekel. Und diesmal ist etwas Neues dabei. Er hat mich im Café gepackt. Bis jetzt waren die Cafés mein einziger Schutz, denn sie sind voller Menschen und gut erleuchtet. Jetzt wird es nicht einmal mehr das geben. Guten Abend, Monsieur Roquentin. Guten Abend, Madeleine. Wo ist Françoise? Nicht da, Monsieur Roquentin. Sie ist in der Stadt. Besorgungen machen. Ich war gekommen, um mit der Wirtin ins Bett zu gehen. Ich fühle eine lebhafte Enttäuschung. Gleichzeitig fühle ich, wie mein Hemd sich an den Brustwarzen scheuert. Madeleine gleitet heran. Ihren Überzieher, Monsieur Roquentin. Und ich bemerke, dass sie ihr Haar straff nach hinten gekämmt und Ohrringe angelegt hat. Ich sehe ihre breiten Backen ihren Ohren zustreben. Zwei armselige rosa Flecken in den Wangenhöhlen. Unaufhörlich fliehen diese Backen den Ohren zu. Was nehmen Sie, Monsieur Roquentin? Da packte mich der Ekel. Ich ließ mich auf ein Bänkchen fallen. Ich wusste nicht einmal mehr, wo ich mich befand. Langsam kreisten Farben um mich. Ich hatte Lust, mich zu übergeben. Und jetzt ist es soweit. Der Ekel hat mich seitdem nicht mehr verlassen. Er hält mich fest. Zahlen, Madeleine! Rechts spielen sie auf einer wollenen Decke Karten. Ich sah sie nicht, als ich eintrat. Ich empfand sie nur als eine lauwarme Masse mit Armen, die sich bewegten. Madeleine! Monsieur Roquentin? Seien Sie nett, Madeleine, und spielen Sie mir etwas auf dem Grammophon. Sie wissen schon, Some of These Days. Ja, aber vielleicht stört es die Herren. Ich werde fragen. Mit einiger Anstrengung wende ich den Kopf. Sie beugt sich über einen purpurroten Greis, der auf der Nasenspitze einen schwarz gerandeten Klemmer trägt. Bitte sehr, immer zu, mein Herr. Lächeln. Er hat verfaulte Zähne. Nicht ihm gehört die rote Hand, sondern seinem Nachbarn, einem schwarzen Schnurrbart, mit ungeheuren Nasenlöchern. Trotzdem atmet er durch den Mund. Dann ist er noch ein junger Mensch mit Hundekopf. Immer neue Karten fallen auf die Wolldecke. Die Hände kommen und gehen. Ich glaube, sie tun es lediglich, um die Zeit auszufüllen. Die Zeit aber ist zu weit. Sie lässt sich nicht ausfüllen. Ich fange an, wärmer zu werden. Mich glücklich zu fühlen. Ein kleines Glücksgefühl des Ekels. Es breitet sich am Boden der klebrigen Bierpfütze auf meinem Tisch aus. Es ist aus weiten, weichen Augenblicken geformt, die wie Ölflecken über ihre Ränder laufen. Gleich kommt der Refrain. Ihn liebe ich vor allem. Ohne Übergang ist er plötzlich da, wie eine Steilküste gegen das Meer. Noch ein paar Sekunden und sie wird singen. Nichts kann sie aufhalten. Nichts, was aus dieser Welt kommt. Wie ich diese Stimme liebe. Nicht deshalb, weil sie trägt und weil sie so traurig ist. Nein, weil sie das Ereignis ist, das so viele Noten vorbereitet haben. Weil sie alle sterben mussten, damit es geboren werden konnte. Gut, der Wert ist drum. Nichts kann sie aufhalten. Und doch, es bräuchte so wenig und die Platte würde aufhören. Eine Feder könnte brechen. Wie sonderbar, wie erregend, dass diese Härte so zerbrechlich ist. Nichts kann sie aufhalten und alles kann sie zerbrechen. Jetzt ist es da. Jetzt ist etwas geschehen. Some of these days, you'll miss me, honey. Und was ist geschehen? Der Ekel ist verschwunden. Der Ekel ist verschwunden. Sonnabendmittag. Der Autodidakt hat mich nicht gesehen, als ich den Lesesaal betrat. Er hatte ein Buch vor sich hingelegt, aber er las nicht. Lächelnd blickte er auf einen Jungen neben sich, einen schmutzigen Schüler, der oft in die Bibliothek kommt. Der hat sich eine Weile anschauen lassen, dann hat er ihm die Zunge herausgestreckt, mit einer scheußlichen Grimasse. Der Autodidakt ist rot geworden, hat schnell seine Nase ins Buch gesteckt. Armer Autodidakt. Mit Abscheu behandelt man ihn. Und doch ist in seiner Zuneigung zur Jugend viel weniger Sinnlichkeit und viel mehr das, was man eine Form von Humanismus nennen könnte. Aber es ist genug, dass man ihn ausstößt. Und dann der alte Mann im Park. Als ich 8 Jahre alt war und im Jardin de Luxembourg spielte, da kam auch immer so einer, am einen Fuß einen Stiefel, am anderen einen Pantoffel. Wir hatten grässliche Furcht vor ihm, weil wir fühlten, dass er einsam war. Eines Tages lächelte er mir zu und streckte von weitem den Arm nach mir aus. Ich hätte vor Schreck fast die Besinnung verloren. Wartet das auf mich? Zum ersten Mal bedrückt es mich, allein zu sein. Ich möchte zu jemandem sprechen über das, was mir passiert, ehe es zu spät ist. Ehe ich kleinen Jungen Angst einjage. Ich wollte, Annie wäre da. Sonnabend, Nacht. Im Eisenbahnerstübchen zu Abend gegessen. Die Wirtin war da. Ich musste mit ihr schlafen, aber ich tat es eigentlich mehr aus Höflichkeit. Sie ist mir ein wenig zuwider. Sie ist zu weiß und riecht nach neugeborenem Kind. Im Überschwang der Leidenschaft drückt sie meinen Kopf gegen ihre Brust. Sie meint, das sei gut so. Ich streichle sie zerstreut. Dann schläft mir der Arm ein. Dieser Garten riecht nach Gebrochenem. Hey, hallo, was für ein Garten. Ich muss eingeschlafen sein. Schon gut, ich hätte sie auch nicht geweckt, aber ich liege so schlecht, da ist eine Falte im Leintuch gerade unter meinem Hintern. Und ich muss auch wieder hinuntergehen. Mit dem Pariser Zug kommt Kundschaft. Cheerio! Ein kleiner Garten war da, mit breiten, niedrigen Bäumen, von denen ungeheure behaarte Blätter hinabhingen. Ein Gewimmel von Ameisen, tausend Füßlern und Schaben. Da waren aber auch noch schrecklichere Tiere. Ihr Körper bestand aus einer Scheibe gerösteten Brotes. Fast nach Dienstag. Seit einiger Zeit erinnere ich mich zu oft an meine Träume. Übrigens schlafe ich offenbar sehr unruhig, denn jeden Morgen liegen meine Decken auf dem Fußboden. Als ich die Treppe hinabstieg... Rocantin. Guten Morgen. Da ist ein Brief für Sie. Für mich? Da staunen Sie, wie? Ich auch. Der erste Brief für Sie seit Mai. Und der war, ich erinnere mich, von irgendeiner Bibliothek. Danke für das Interesse. Geben Sie. Tag, Monsieur Rocantin. Von Annie. Ist mir aus Paris nachgeschickt worden. Seit 5 Jahren hatte ich keine Nachricht von ihr. Ich wage nicht, den Brief zu öffnen. Sie hat ihr Briefpapier nicht gewechselt. Ob sie es noch in der kleinen Papierhandlung in Piccadilly kauft? Sie wird wohl auch noch die gleiche Frisur haben, die gleichen schweren blonden Haare, die sie nicht abschneiden wollte. Mr. Antoine Rocantin. Mein Gott, welche Freude, meinen Namen auf diesem Umschlag zu lesen. Der Briefumschlag ist schwer. Er muss zumindest 6 Seiten enthalten. Wie stellt es Annie bloß an, ihre Umschläge so aufzublasen? Niemals ist etwas drin. Das Futter allein macht das Gewicht des Umschlags aus. In ein paar Tagen komme ich durch Paris. Besuche mich am 20. Februar im Hotel Espagne. Bitte. Das Bitte hat sie über die Zeile geschrieben und hinter dem mich mit einer ulkigen Spirale eingefügt. Ich muss dich sehen, Annie. Keine Anrede, natürlich nicht. Als ich ihr vor 6 Jahren zuletzt schrieb, begann ich mit Liebe, Annie. Ich bewundere deine Oberflächlichkeit. Ich war nie und bin nicht deine liebe Annie. Und du kannst mir getrost glauben, dass du nicht mein lieber Antoine bist. Wenn du nicht weißt, wie du mich anreden sollst, dann rede mich gar nicht an. Das ist besser. Ich muss dich sehen, Annie. Nichts, was mich auf ihre Empfindungen schließen ließe. Daran erkenne ich ihre Liebe zum Vollkommenen. Hör zu. Willst du dich jetzt nicht endlich mal ein bisschen zusammenreißen? Das letzte Mal hast du dich so dumm angestellt. Fühlst du nicht, wie gerade dieser Augenblick so schön sein könnte? Sieh dir den Himmel an. Die Farbe der Sonne auf dem Teppich. Ich habe gerade mein grünes Kleid an und bin nicht geschminkt. Ich bin ganz blass. Ruhig etwas. Setz dich in den Schatten. Kapierst du denn nicht, was du zu tun hast? Mein Gott, so ein Dummkopf. Sag mir was. Der Erfolg des Unternehmens war in meine Hände gelegt. Der Augenblick hatte eine dunkle Hintergründigkeit, die es abzuschleifen und zu vervollkommnen galt. Das Gefühl meiner Verantwortlichkeit drückte mich nieder. Gewisse Gesten mussten gemacht, gewisse Worte gesagt werden. Aber ich schlug mich vergebens mit diesen Riten herum. Deine verfluchten Haare verderben alles. Was soll man schon mit einem Mann mit roten Haaren anfangen? Sie lächelte. Zuerst vergaß ich ihre Augen, dann ihren langen Körper. Solange es ging, behielt ich ihr Lächeln im Gedächtnis. Vor 3 Jahren ist mir auch das entglitten. Jetzt, als ich den Brief in Empfang nahm, habe ich es wiedergefunden. Kann man an jemanden in der Vergangenheit denken? Als wir uns liebten, haben wir es nicht zugelassen, dass sich die kleinste unserer Regungen von uns löste und hinter uns zurückblieb. Die Klänge, die Farben, die Nuancen des Tageslichts, selbst die unausgesprochen gebliebenen Gedanken, alles trug der eine dem anderen zu, alles blieb lebendig. Damals empfanden wir es mit immerwährender Wonne, so wie wir es jetzt mit Schmerz empfinden. Kein Andenken. Eine unauslöschliche heiße Liebe, ohne einen Schatten, ohne ein Zurück, ohne einen Unterschlupf. 3 Jahre. Alle zusammen auf einmal gegenwärtig. Deshalb sind wir auseinandergegangen. Wir hatten nicht mehr die Kraft, diese Last zu tragen. Mittwoch. 4 Seiten geschrieben. Dann ein langer Augenblick des Glücks. Nicht zu viel über den Wert der Geschichte nachdenken. Nicht vergessen, dass Herr de Rollebon zurzeit die einzige Rechtfertigung meiner Existenz ist. Heute in 8 Tagen sehe ich Annie. Donnerstag. Man darf keine Angst haben. Freitag. Als ich den Lesesaal betrat, war der Autodidakt gerade im Begriff, ihn zu verlassen. Er stürzte sich auf mich. Ich muss Ihnen danken, Monsieur Roquentin. Ihre Fotos haben mir unvergessliche Stunden bereitet. Bei seinem Anblick werde ich hoffnungsvoller. Aber mit dem Autodidakten ist man immer nur scheinbar zu zweit. Hier, Geschichte der Religionen, Herr Roquentin. Niemand war im höheren Maße befähigt, sich an dieser gewaltigen Synthese zu versuchen, als Le Capier. Habe ich recht? Sie sehen schlecht aus. Er zittert ja. Das ist gut möglich. Mir ist eine scheußliche Geschichte passiert. Der Aufseher kommt auf uns zu. Ein kleiner, wütiger Korse mit einem Feldwebelschnurrbart. Psst. Was ist denn los? Vor diesem Menschen kann ich es Ihnen nicht sagen. Würden Sie vielleicht... Was denn? Er wird rot. Sein ganzer Körper tänzelt. Ach, Roquentin, ich gehe ins Wasser. Darf ich Sie um die Ehre bitten, Mittwoch mit mir essen zu gehen? Sehr gern. Sie machen mich glücklich. Bis dann also. Auf dieses Essen bin ich genauso scharf wie darauf, mich aufzuhängen. Samstagmorgen. Annie, ich muss daran denken, ihr nicht die Hand zu geben bei der Begrüßung. Sie hasst das. Wie viele Tage wir wohl zusammen sein werden. Vielleicht kommt sie mit mir hierher zurück. Es würde genügen, wenn sie eine Nacht hier verbrächte. Danach würde es anders sein. Unmöglich, dann noch Angst zu haben. Wenn ich nur aufhören könnte zu denken. Nichts ist fader als die Gedanken. Fader noch als das Fleisch. Und in den Gedanken leben wieder Worte, halbe Phrasen, die immer wiederkehren. Ich muss damit zu Rande. Ich exi... tot. Da ist zum Beispiel dieses ewig schmerzliche Wiederkäuen, ich existiere. Und ich bin es selbst, der es hervorbringt. Mein Denken, das bin ich. Deswegen kann ich nicht aufhören. Ich existiere, denn ich denke. Und kann mich nicht hindern zu denken. Und selbst in diesem Augenblick, es ist grässlich. Wenn ich existiere, dann deshalb, weil ich einen Schrecken empfinde zu existieren. Ich selbst ziehe mich aus dem Nichts heraus, auf das ich doch meine Hoffnung setze. Der Hass, der Abscheu zu existieren, sind wiederum nur Abarten, mich existieren zu lassen, einzudringen in die Existenz. Mein Speichel ist süß, mein Körper lauwarm, ich fühle mich abgekämpft. Mein Messer liegt auf dem Tisch. Ich klappe es auf. Warum nicht? Das wird jedenfalls etwas Abwechslung bringen. Ich stoße das Messer in die Handfläche. Die Gäste war zu nervös. Die Klinge ist abgeglitten. Die Wunde unbedeutend. Es blutet. Nun und? Was hat sich geändert? Immerhin betrachte ich befriedigt das kleine Blutbächlein, das endlich nicht mehr ich ist. Dienstag. Nichts. Existiert. Mittwoch. Ein Sonnenkringel auf der Papiertischdecke. Inmitten des Kringels schleppt sich eine Fliege, erstarrt, wärmt sich und reiht die Vorderbeine aneinander. Ich werde ihr den Gefallen tun, sie totzudrücken. Töten Sie nicht! Ich musste ihr gefällig sein. Boah, aber Monsieur Roquentin. Sie platzt. Ihre kleinen weißen Eingeweide treten ihr aus dem Leib. Ich habe sie von ihrer Existenz befreit. Sitzen Sie gut, Monsieur Roquentin? Fühlen sich wohl? Ich bin so glücklich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Doch, doch, doch, sehr gut. In 4 Tagen sehe ich Annie wieder. Und dann, wenn Annie wieder fort ist. Ich weiß schon, was ich so unter der Hand hoffe. Ich hoffe, dass sie mich nie wieder verlassen wird. Und trotzdem sollte ich doch wissen, dass sie es niemals über sich brächte, vor meinen Augen zu altern. Ich hätte sie lieber im Vollbesitz aller meiner Kräfte wiedergesehen. Für Wracks hat Annie nichts übrig. Ich bin schwach und allein. Ich brauche sie. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Wenn Ihnen kalt ist, können wir an die Heizung rücken? Jemand sorgt sich um mich. Fragt, ob mir kalt ist. Das ist mir seit Jahren nicht passiert. Wollen Sie bitte Ihr Menü zusammenstellen? Die Wurst, bitte. Doch, da gibt es denn nichts Besseres. Das sind doch Burgunderschnecken. 4 Franken Zuschlag. Also Schnecken, Fräulein. Und für mich Radieschen. Radieschen habe ich nämlich sehr gerne. Bringen Sie bitte dem Herrn ein Hühnchen nach Jägerart und mir einen Rinderbraten. Wir werden Wein nehmen. Nanu, Sie stürzen sich in Unkosten? Sie trinken doch nie welche. Fräulein, bringen Sie uns eine Karaffe Anjou Rosé. Als ich im Winter 1917 Kriegsgefangener war... Er war Kriegsgefangener? Ich bin sprachlos. Ich habe ihn mir immer nur als Autodidakten vorstellen können. Wo waren Sie, Kriegsgefangener? Der Autodidakt sieht nicht so aus, als ob er sprechen wollte. Was für einen sonderbaren Blick wirft er mir zu. Ein Blick, der eine Seelengemeinschaft sucht. Die Seele des Autodidakten ist bis in seine schönen Augen, die Augen eines Blinden, hinaufgestiegen, wo sie sich festsetzt. Möchte doch auch meine das gleiche tun, in ihrer Nase an die Scheibe drücken. Dann werden sich die beiden Komplimente machen. Ich wünsche keine Seelengemeinschaft. So tief bin ich nicht gesunken. Ich weiche zurück. Aber der Autodidakt reckt seine Brust über den Tisch und lässt mich nicht aus den Augen. Glücklicherweise bringt ihm die Kellnerin seine Radieschen. Er sinkt auf seinen Stuhl zurück. Die Seele verschwindet aus seinen Augen. Ein junges Pärchen nimmt in unserer Nähe Platz. Sie machen nicht den Eindruck, als ob sie sich schon lange kennen. Sie sind glücklich, beisammen zu sein. Gewiss, ich finde sie rührend, aber gleichzeitig auch ein wenig abstoßend. Nein, Jean, nein. Ich empfinde Warum sie nicht? So weit weg von mir. Sie finden die Welt gut so, wie sie ist. Und zunächst einmal schöpft jeder von ihnen den Sinn seines Lebens aus dem anderen. Bald werden sie beide nur noch ein einziges, teigiges Leben sein. Ein träges, lauwarmes Leben, ganz ohne Sinn. Aber sie werden es gar nicht merken. Oh, wenn ich gewollt hätte, solche Gelegenheiten hätte ich zu Hunderten haben können. Ich habe es vorgezogen, zu warten. Sie taten recht daran, auf mich zu warten. Oh, nein, nein, wie eingebildet. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Sie sind jung und gut gewachsen. Sie haben noch 30 Jahre vor sich. Sie haben also keine Eile. Sie nehmen sich Zeit und Sie haben recht. Wenn sie miteinander geschlafen haben werden, müssen sie etwas anderes finden, die ungeheure Absurdität ihrer Existenz zu verschleiern. Und doch, ist es denn unbedingt nötig, sich zu belügen? Meine Augen durcheilen den Raum. Welche Komödie. Alle diese Menschen sitzen mit ernsten Gesichtern da, sie essen. Nein, sie sammeln frische Kräfte, um die ihnen obliegenden Aufgaben zu einem guten Ende zu führen. Jeder von ihnen hat seine eigene kleine fixe Idee, die ihn daran hindert, zu bemerken, dass er existiert. Da ist nicht einer unter ihnen, der sich nicht für unentbehrlich hielte. Für irgendjemanden. Für irgendetwas. Haben Sie mir nicht neulich gesagt, Monsieur Piquet, dass niemand besser als Nucapier geeignet war, diese gewaltige Synthese aufzustellen? Gewiss, Monsieur Roconte. Und niemand ist geeigneter, die Zahnpasta Swan zu verkaufen, als dieser Reisende dort. Niemand ist geeigneter, als dieser interessante junge Mann, seiner Nachbarin unter die Röcke zu greifen. Sie sind guter Laune. Ja, weil ich daran denken muss, dass wir alle zusammen hier sitzen und essen und trinken, um unsere kostbare Existenz zu erhalten und dass es doch nicht die allergeringste Existenzberechtigung gibt. Nicht die allergeringste Existenzberechtigung? Damit wollen Sie ohne Frage sagen, dass das Leben keinen Zweck hat? Pessimismus nennt man das, nicht wahr? Vor ein paar Jahren habe ich das Buch eines Amerikaners gelesen. Es hieß, ist das Leben wert, gelebt zu werden? Das ist doch die Frage, die Sie sich stellen. Nein, nein, nein. Das ist keineswegs die Frage, die ich mir stelle. Aber ich habe keine Lust, mich zu erklären. Es hat einen Zweck, Monsieur Roconte. Es hat einen Zweck. Die Menschen. Richtig. Ich vergaß, dass er Humanist ist. Die Menschen. Die Menschen. Jedenfalls sehen Sie nicht so aus, als ob Sie sich viel um Sie kümmerten. Immer sind Sie allein. Immer haben Sie die Nase in einem Buch. Ach, da irren Sie sich gewaltig, Monsieur Roconte. Ich muss krank sein. Anders kann ich mir diesen furchtbaren Zorn nicht erklären, der mich soeben gepackt hat. Meine Hände zittern, das Blut schießt mir ins Gesicht. Nun fangen auch noch meine Lippen zu zittern an. Und das alles nur, weil das Huhn kalt ist. Ich selbst bin übrigens auch kalt. Und das ist das Scheußlichste. Ich möchte die Kellnerin und den Autodidakten ohrfeigen und beschimpfen können. Aber auch dabei wäre ich nicht völlig bei der Sache. Meine Wut bewegt sich mehr an der Oberfläche. Und einen Moment lang hatte ich das Empfinden, ein in Feuer eingewickelter Eisblock zu sein. Ein Omelette-Surprise. Um ehrlich zu sein, Monsieur Roconte. Jetzt höre ich wieder den Autodidakten, der wohl die ganze Zeit über geredet hat. Ich bin nicht gläubig. Aber kann man nicht sagen, das wahre Mysterium der Messe sei die Kommunion unter den Menschen? Er blickt bereits mit weniger Vertrauen auf mich. Ich weiß, Sie haben Ihre Bücher, Ihre Forschungen. Sie dienen auf Ihre Art der gleichen Sache. Meine Bücher, meine Forschungen danach. Nicht dafür schreibe ich. Jetzt verwandelt sich sein Gesicht, als habe er den Feind gewittert. Noch nie sah ich diesen Ausdruck bei ihm. Etwas ist tot zwischen uns. Aber ohne indiskret sein zu wollen, warum schreiben Sie, Monsieur Roconte? Nun, ich weiß nicht. Um zu schreiben. Er hat gut lächeln. Er meint, er habe mich aus der Fassung gebracht. Schreibt man denn auf einer einsamen Insel? Schreibt man denn nicht immer, um gelesen zu werden? Vielleicht sind Sie Misanthrop. Ich wünsche nicht eingestuft zu werden. Ich werde nicht die Dummheit begehen, mich als Anti-Humanist zu bezeichnen. Ich bin nicht Humanist. Fertig. Ich finde, dass man die Menschen nicht mehr hassen als lieben kann. Man muss sie lieben. Man muss sie lieben. Wen muss man lieben? Die Leute, die hier sitzen? Auch die, alle. Die beiden jungen Leute da hinten? Sie möchten von mir gern hören, dass ich sie liebe, ohne sie zu kennen. Ich kenne sie nicht. Es sei denn, dass gerade die Liebe die wahre Erkenntnis ist. Welche Haarfarbe hat die junge Frau? Schwarz. Sehen Sie? Sie mussten sich erst nach ihr umdrehen. Auf der Straße würden Sie sie gar nicht wiedererkennen. Sie sind nur Symbole für sie. Ihre Liebe gilt gar nicht den beiden Menschen. Sie gilt der Jugend des Menschen, der Liebe des Mannes und der Frau. Nun, existiert das etwa nicht? Nein. Nein, es existiert nicht. Keine Jugend, kein reifes Alter, kein Greisenalter, kein Tod. Das Gesicht des Autodidakten ist gelb und hart wie eine Quitte, zu einer einzigen Abweisung erstarrt. Es ist genauso wie bei dem älteren Mann hier hinter uns. Sie lieben in ihm, wie ich annehme, den reifen Mann, der tapfer auf sein Lebensende zuschreitet und sich pflegt, weil er sich nicht gehen lassen will. Vollkommen richtig. Und Sie sehen nicht, dass er ein Schweinehund ist. Er wirft einen Blick auf das schöne, von weißen Haaren eingerahmte Gesicht. Er hält mich für närrisch. Aber, Herr Roquentin, wie können Sie einen Menschen aus seinem Gesicht beurteilen? Aus einem Gesicht, wenn es ruht, kann man doch nichts herauslesen. Blinde Menschen, Freunde. Dieses Gesicht ist so sprechend, so unzweideutig. Aber niemals wird sich die zarte, abstrakte Seele eines Menschenfreundes von einem Gesicht belehren lassen. Wie können Sie einen Menschen einordnen wollen? Wer kann einen Menschen ausschöpfen? Wer kennt seine letzten Tiefen? Einen Menschen ausschöpfen. Ich erkenne den katholischen Humanisten wieder, von dem der Autodidakt, ohne es zu wissen, diesen Ausdruck entliehen hat. Ich weiß, dass alle Menschen bewunderungswürdig sind. Ich bin bewunderungswürdig, Sie sind bewunderungswürdig. Als Geschöpfe Gottes natürlich. Sie sind zu bescheiden. Um die Lebensbedingungen auf sich nehmen zu können, brauchen Sie wie alle Mut. Viel Mut. Der nächste Augenblick kann Ihnen den Tod bringen. Sie wissen es und Sie lächeln. Ist das nicht bewunderungswürdig? In der geringfügigsten Ihrer Handlungen liegt ein gewaltiges Heldentum. Und als Nachtisch, meine Herren? Käse. Und Sie? Ich? Ah ja, ich nehme nichts, ich bin fertig. Armer Autodidakt. Die ganze Woche hat er sich auf dies Mittagessen gefreut. Und wie er mir dabei von seiner Menschenliebe erzählen kann. Er hat so selten Gelegenheit zu sprechen. Und nun habe ich ihm die Freude verdorben. Im Grunde lieben Sie sie wie ich. Uns trennen nur Worte. Ich kaue mühsam ein Stück Brot und kann mich nicht entschließen, es hinunterzuschlucken. Die Menschen. Man muss die Menschen lieben. Die Menschen sind bewunderungswürdig. Ich möchte mich erbrechen. Und mit einem Schlage ist er da. Der Ekel. Eine wirkliche Krise. Er schüttelt mich vom Kopf bis zu den Füßen. Meine Hand krampft sich um das Dessertmesser. Ich stemme die Klinge gegen den Tisch und biege sie. Alles dreht sich ringsum. Sie gehen schon? Ich bin ein wenig müde. Es war nett, dass Sie mich eingeladen haben. Auf Wiedersehen. Inmitten des allgemeinen Schweigens gehe ich durch den Raum. Das Messer habe ich immer noch in der Hand, merke ich jetzt. Sie essen nicht mehr, Sie sehen mich an. Es hat Ihnen den Appetit verschlagen. Sie meinten, ich sei ein Mensch wie Sie. Ich habe Sie getäuscht. Plötzlich habe ich meine menschliche Erscheinungsform verloren und Sie sahen einen Krebs davongehen, der rückwärts laufend aus diesem so menschlichen Lokal verschwand. Donnerstag. Mein Buch werde ich nicht weiterschreiben. Ich habe also auch keinen Grund mehr, in Bouville zu bleiben. Ich werde in Paris leben. Freitag nehme ich den 5-Uhr-Zug. Sonnabend sehe ich Annie wieder. Ich denke, wir werden ein paar Tage zusammenbleiben. Dann komme ich noch einmal hierher zurück, um einiges zu erledigen. Spätestens am 1. März werde ich mich definitiv in Paris niedergelassen haben. Freitag. In 20 Minuten geht mein Zug. Sonnabend. Annie öffnete mir in einem langen, schwarzen Kleid. Komm herein und setz dich hin, wo du willst. Nur nicht auf den Sessel am Fenster. Das ist sie, ganz sie. Sie lässt die Arme hängen. Sie hat ihr verdrießliches Gesicht aufgesetzt, das ihr früher das Aussehen eines kleinen Mädchens verlieh. Aber jetzt ähnelt sie nicht mehr einem kleinen Mädchen. Sie ist dick geworden, hat eine starke Brust. Warum lachst du? Wie gewöhnlich antwortet sie nicht sofort. Sag doch, warum. Weil du so selbstgefällig grinst, seit du hier bist. Du siehst aus wie ein Vater, der soeben seine Tochter verheiratet hat. Was hättest du schon? Leg deinen Mantel ab und setz dich. Na, dorthin, wenn du willst. Wie nackt dieses Zimmer ist. Sonst führte sie immer einen riesigen Koffer mit sich, angefüllt mit Turbanen, Tüchern, Mantillen, Masken. Du hast dich nicht verändert. Was suchst du denn so verwirrt? Dieses kalte Zimmer hat etwas Trübseliges. Hat auf eine luxuriösere und traurigere Art Ähnlichkeit mit meinem Zimmer in Bourville. Nun? Es ging mir nur durch den Kopf, dass das Zimmer nicht aussieht, als ob du es bewohntest. Wirklich? Sie lächelt, aber ihre Augen tasten mich mit einer beinahe feindseligen Neugier ab. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Das war dumm, mein Gott. Du hast dich also gar nicht verändert. Du bist immer noch genauso dumm. Ihr Gesicht drückt Befriedigung aus. Du bist ein Kilometerstein. Aber wie müde sieht sie aus. Ein Kilometerstein am Straßenrande. Unbeirrt erklärst du, Und wirst du dein ganzes Leben erklären, dass es noch 27 Kilometer nach Melun und 42 nach Montargis sind. Deshalb brauche ich dich so nötig. Du brauchst mich? Hast du mich auch während dieser 6 Jahre gebraucht, in denen ich dich nicht gesehen habe? Das hast du verdammt gut zu verbergen gewusst. Lächelnd habe ich das gesagt. Ich fühle dieses erzfalsche Lächeln auf meinen Lippen. Wie dumm du bist. Nicht um dich anzugucken brauche ich dich. Fürs Auge bietest du ja nicht gerade etwas besonders Erfreuliches. Was ich brauche ist, dass du existierst und dich nicht veränderst. Wie jener Meter aus Platin, den man hier irgendwo aufbewahrt. Ich kann mir nicht denken, dass schon mal irgendjemand Lust gehabt hat, ihn zu sehen. Da irrst du dich. Na, egal, ich jedenfalls nicht. Ich bin zufrieden im Bewusstsein, dass er existiert. Dass er genau den 10 Millionsten Teil des Viertels des Erdmeridians misst. Jedes Mal, wenn man mir einen Stoff nach Maß verkauft, denke ich daran. Wirklich? Aber weißt du, ich könnte sehr wohl an dich wie an eine abstrakte Tugend, eine Art Grenze denken. Du kannst dich bei mir bedanken, dass mir dein Gesicht jedes Mal wieder einfällt. Augenblick. Damit wären wir also wieder bei jenen alexandrinischen Diskussionen angelangt, die ich seinerzeit ertragen musste, wenn mir einfache, gewöhnliche Dinge am Herzen lagen, wie etwa ihr zu sagen, dass ich sie liebe, sie in meine Arme zu schließen. Nur schweigen jetzt. Sie anschauen. Stillschweigen die ganze Bedeutung dieses außergewöhnlichen Ereignisses ermessen. Dass Annie hier nebenan hantiert. Sie musste mir doch etwas zu sagen haben an dem Tage, als sie mir schrieb, eine Laune. Jetzt ist gar nicht mehr die Rede davon. Gleich! Jetzt hat sie mir von der Türe her mit solcher Zärtlichkeit zugelächelt, dass mir die Tränen in die Augen steigen. Ich habe viel öfter an dich gedacht, als an den Meter aus Platin. Kein Tag, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Wage du zu behaupten, dass du dich an mein Gesicht erinnert hast. Das ist gemein. Du weißt, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Du gibst es also zu. Du hattest mich völlig vergessen. Hättest du mich auf der Straße wiedererkannt? Natürlich. Aber darum handelt es sich doch gar nicht. Hattest du wenigstens noch meine Haarfarbe im Gedächtnis? Aber ja doch. Blond. Ja. Jetzt, wo du sie vor dir siehst, ist das gar kein Kunststück. Und deine Haare sind rot. Siehst du? Ich bin dick und alt geworden. Ich brauche etwas Entspannung. Ja. Wie müde sieht sie aus. Ich habe in London Theater gespielt. In einem kleinen Theater in Soho. Wir haben Emperor Jones gespielt. Stücke von Sino Casey. Und Britannicus. Britannicus? Jawohl, Britannicus. Deshalb bin ich abgegangen. Ich selbst habe sie auf die Idee gebracht, Britannicus herauszubringen. Und sie wollten mich die Junior spielen lassen. Ach. Aber für mich kam natürlich nur die Agrippina in Frage. Und was tust du jetzt? Ich spiele nicht mehr. Ich reise. Ich habe einen, der mich aushält. Sieh mich nicht so besorgt an, es ist nicht tragisch. Ich habe dir immer gesagt, es macht mir nichts aus, ausgehalten zu werden. Im Übrigen ist er alt und stört nicht weiter. Ein Engländer? Das kann dir doch gleichgültig sein. Sie geht ins Badezimmer. Jetzt musst du mir was von dir erzählen. Kein Zweifel mehr, sie will etwas von mir. Alles, was im Augenblick geschieht, ist nur ein Vorgeplänkel. Eben noch sprach sie von sich. Plötzlich habe ich nicht mehr die Lust, ihr etwas von mir zu erzählen. Wozu? Der Ekel, die Flucht, die Existenz. Besser, ich behalte das alles für mich. Hallo, mach schon. Was treibst du? Wohnst du in Paris? In Beauville. Beauville? Warum? Du bist doch hoffentlich nicht verheiratet. Es ist mir eine Genugtuung, dass du so etwas hast glauben können. Oh, du wärst heimtückisch genug, dich eines Tages, ohne dass einer was davon erfährt, zu verheiraten. Ich lebe in Beauville, weil ich ein Buch über Herrn de Rollebon schreibe. De Rollebon, der im 18. Jahrhundert lebte? Jawohl. Ah, davon hast du mir tatsächlich erzählt. Also ein historisches Buch. Ja. Wenn sie noch etwas fragt, erzähle ich ihr alles. Aber sie fragt nichts mehr. Offensichtlich meint sie, dass sie genug über mich weiß. Hier ist der Tee. Sie hat die Augen gesenkt. Sie denkt darüber nach, was, wie sie es mir sagen wird. Mein Herz schlägt sehr stark. Ich habe mich sehr verändert. Das ist schon der Anfang. Sie wartet, dass ich spreche. Ich muss etwas sagen. Nicht irgendetwas, sondern das, worauf sie wartet. Es ist qualvoll. Verändert? Ich weiß nicht, ich finde nicht. Ich habe schon dein Lachen wiedergefunden, deine Art aufzustehen und mir die Hände auf die Schultern zu legen. Du liest noch immer die Geschichte von Michelet. Natürlich habe ich mich verändert. Du erzählst mir was von der Geschichte von Michelet. Gleich werden wir sehen, ob der Mann so stark ist, wie er vorgibt. Such, inwiefern habe ich mich verändert? Da war doch etwas, was du früher nicht ausstehen konntest. Das ist jetzt fort, verschwunden. Du müsstest es eigentlich bemerken. Fühlst du dich denn nicht behaglicher? Ich wage nicht zu verneinen. Ich sitze wie früher auf der Stuhlkante, peinlich darauf bedacht, Fallstricke zu vermeiden. Er wagt kaum, es zu glauben. Also gibt es sie nicht mehr? Du kannst mir glauben, es gibt sie nicht mehr. Es gibt keine vollkommenen Augenblicke mehr? Nein. Aber das ist doch aus und vorbei, jene Tragödien des Augenblicks, in denen die Masken, die Tücher, die Möbel und ich selbst unsere kleinen Rollen spielten und du selbst eine große... Undankbare. Manchmal habe ich ihm größere Rollen zugedacht als mir selbst und er hat es gar nicht gemerkt. Also im Ernst, es ist aus. Überrascht? Ja. Ich hatte geglaubt, es sei ein Stück deiner selbst. Aber du siehst, ich kann ohne das leben. Sie hält ihre Knie in den gefalteten Händen. Sie schaut in die Luft. Ein unbestimmtes Lächeln verjüngt ihr ganzes Gesicht. Sie sieht wie ein dickes, kleines Mädel aus, geheimnisvoll zufrieden. Ich bin froh, dass du derselbe geblieben bist. Wenn man dich anderswo hingestellt, übermalt, an einem anderen Straßenrand angegraben hätte, besäße ich gar nichts Festes mehr, um mich zu orientieren. Ich verändere mich, aber du sollst am gleichen Platze bleiben. So kann ich im Hinblick auf dich meine eigenen Veränderungen ermessen. Grundfalsch. Gerade in der letzten Zeit hat mich meine innere Entwicklung... Ah, intellektuelle Veränderung. Ich habe mich bis auf das Weiße in meinen Augen geändert. Bis auf das Weiße in meinen Augen. Etwas in ihrer Stimme wühlt mich auf. Es geht mir einen Riss. Ich will nicht länger versuchen, eine verschwundene Annie wiederzufinden. Diese da, dieses dickliche Mädel mit dem gezeichneten Gesicht rührt mich. Sie liebe ich. Ich fühle es. Fühle es körperlich, dass es keine vollkommenen Augenblicke mehr gibt. Ich überlebe mich. Entsetzlich. Ja. Irgendetwas in ihr ist unwiderruflich ausgetrocknet. Ich bin keineswegs betrübt. Warum auch? Ich war der tiefsten Leidenschaften fähig. Meine Mutter habe ich leidenschaftlich gehasst. Dich übrigens, dich habe ich leidenschaftlich geliebt. Ist alles vorbei, wohlverstanden. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Ich weiß, dass ich niemals wieder einen Menschen treffen werde, der mich zur Leidenschaft hinreißen könnte. Jemanden lieben, du weißt es, das ist ein ganzes Unternehmen. Da ist Energie, Edelmut, Verblendung aufzubringen. Ganz zu Beginn, da gibt es sogar einen Augenblick, da muss man über einen Abgrund springen. Wenn man nachdenkt, springt man nicht. Ich weiß, dass ich niemals wieder springen werde. Woher weißt du das? Es ist auch nicht gut, dass ich die Dinge zu lange ins Auge fasse. Ich sehe sie an, um zu wissen, was sie sind. Dann muss ich schnell die Augen abwenden. Warum denn? Sie sind mir widerlich. Schon einmal in London ist es vorgekommen, dass wir getrennt das Gleiche über die gleichen Dinge empfunden haben. Und fast im gleichen Augenblick. Ich wäre ja so glücklich, wenn... Aber Annies Gedankengänge sind so verschlungen. Hör zu, Annie. Du weißt, dass ich niemals restlos verstanden habe, was das ist, die vollkommenen Augenblicke. Du hast es mir nie erklärt. Du hast dir auch niemals Mühe gegeben. Stocksteif bist du herumgestanden. Ich habe schwer dafür bezahlt. Deine Schuld. Mit deinem spießigen Gesichtsausdruck hast du mich entnervt. Immer sahst du aus, als ob du sagen wolltest, ich wenigstens bin normal. Du troffst nur von moralischer Gesundheit. Ich habe dich doch sicher mehr als 100-mal gebeten, mir zu erklären, was ein vollkommener... Ja, aber in welchem Ton? Du fragtest es liebenswürdig, zerstreut. Wie die alten Damen mich fragten, als ich noch klein war, was ich denn spiele. Im Grunde genommen weiß ich nicht, ob ich nicht gerade dich am meisten gehasst habe. Sie hat sich wieder in der Gewalt. Sie lächelt. Ihre Backen glühen noch. Sie ist sehr schön. Aber jetzt bin ich alt genug, um alten Weibern wie dir von den Spielen meiner Kindheit zu erzählen. Also los, was willst du wissen? Was es war. Ich habe dir doch von den bevorzugten Situationen erzählt. Ich glaube nicht. Doch, ihr Ex war es. Auf diesem Platz, dessen Namen ich nicht mehr weiß, wir saßen im Garten eines Cafés, in der prallen Sonne unter orangefarbenen Sonnenschirmen. Weißt du denn das nicht mehr? Wir tranken Zitronenlimonade und ich fand tote Fliegen in dem Staubzucker. Möglich. Nun, in diesem Café habe ich dir davon gesprochen. Und zwar, als ich dir von der großen Ausgabe der Geschichte von Michelet erzählte. Beim Tode meines Vaters nahm mein Onkel alle Bände an sich. An diesem Tage nannte ich ihn ein altes Schwein, wurde von meiner Mutter ausgepeitscht und sprang aus dem Fenster des dritten Stocks. Ja, ja, die Geschichte Frankreichs. Du lasest sie in einem Heuschober, nicht? Du siehst, ich erinnere mich daran. Schweig. Ich trug also diese riesigen Bücher in den Heuschober. Sie enthielten nur wenig Bilder, vielleicht 3 oder 4 in jedem Bande. Aber jedes Bild nahm eine ganze Seite für sich ein. Die Rückseite blieb weiß. Und es machte einen umso stärkeren Eindruck auf mich, als man auf den anderen Seiten den Text zweispaltig gedruckt hatte, um Platz zu sparen. Diese Bilder, ich kannte sie alle auswendig. Und ich wartete immer 50 Seiten zuvor schon darauf. Immer erschien es mir wie ein Wunder, diese Bilder wiederzufinden. Ich flehe dich an, sprich mir von den vollkommenen Augenblicken. Jetzt erzähle ich von den bevorzugten Situationen, solchen, wie sie auf den Bildern zu sehen waren. Da gab es zum Beispiel für das ganze 16. Jahrhundert nur 3 Bilder. Der Tod Henri II., die Ermordung des Herzogs von Guise und die Ankunft Henri IV. In Paris. Die Zeichnung war armselig, aber eine wirkliche Größe ging von diesen Bildern aus. Eine unerbittliche Einheit. Also daher kamen sie. Die bevorzugten Situationen? Die Gedanken, die ich mir über sie machte. Es waren kostbare Situationen. Sie hatten Stil. Als ich 8 Jahre alt war, erschien es mir zum Beispiel bevorzugte Situation, König zu sein. Oder zu sterben. Ja, du lachst. Später habe ich das alles erweitert. Ich habe eine neue Situation hinzugenommen. Die Liebe. Ich meine damit den Akt der Begattung. Nie hast du verstehen können, warum ich mich weigerte, dir gewisse Wünsche zu erfüllen. Jetzt hast du Gelegenheit, es zu begreifen. Es galt, bestimmte Dinge zu bewahren. Schön. Das habe ich, glaube ich, verstanden. In jeder bevorzugten Situation muss man gewisse Handlungen vollbringen, Stellungen einnehmen, Worte sprechen. Andere Stellungen, andere Worte sind streng verpönt. Ist das so? Mhm. Es war im Grunde genommen eine Art Kunstwerk. Nein, es war eine Pflicht. Man musste die bevorzugten Situationen in vollkommene Augenblicke umwandeln. Es war einfach eine Frage der Moral. Ja, du kannst ruhig lachen, der Moral. Ich lache nicht im Geringsten. Hör zu. Ich sehe mein Unrecht ein. Ich hatte dich nie richtig verstanden, nie ernsthaft versucht, dir zu helfen. Wenn ich gewusst hätte... Schönsten Dank. Hoffentlich erwartest du für dieses verspätete Bedauern keine Erkenntlichkeit meinerseits. Übrigens, ich habe es dir auch nie klar auseinandergesetzt. Ich war wie verknotet. Ich konnte niemanden davon sprechen, nicht einmal dir. Vor allem nicht dir. Immer hatte etwas in diesen Augenblicken einen falschen Klang. Dann war ich wie vor den Kopf gestoßen. Und doch hatte ich immer den Eindruck, alles, was in meiner Macht stand, getan zu haben. Was musste man denn tun? Welche Handlungen? Dummkopf, man kann doch keine Beispiele anführen. Das hängt von den Umständen ab. Aber wenn du darauf bestehst... Du erinnerst dich natürlich nicht mehr an den ersten Kuss, den ich dir gab. Doch. Sehr gut sogar. In Kew Garden war es. Am Ufer der Themse. Aber nie hast du erfahren, dass ich mich währenddessen in die Brennnesseln gesetzt habe. Mein Rock hatte sich verschoben, meine Schenkel waren mit Stichen übersät und bei jeder Bewegung gab es neue Stiche. Ja, du verstehst, der Schmerz war scheußlich, aber in einem solchen bevorzugten Augenblick durfte ich nicht an meine Schenkel denken. Es genügte nicht, keinen Schmerz merken zu lassen. Ich durfte keinen fühlen. Mehr als 20 Minuten, die ganze Zeit über, in der du auf diesem Kuss bestandest, gelang es mir, mich unempfindlich zu machen. Ich habe nichts gespürt, bis wir aufstanden. Ja, das ist es. Es gibt keine vollkommenen Augenblicke. Es gibt keine Abenteuer. Wir haben die gleichen Illusionen verloren. Sind den gleichen Weg gegangen. Und so bist du also dahinter gekommen, dass immer ein rothaariger Kerl oder sonst etwas dir den letzten Effekt verdorben haben. Ja, natürlich. Oder habe ich es nicht getroffen? Ah. Weißt du, mit der Ungeschicklichkeit eines rothaarigen Kerls hätte ich mich mit der Zeit abgefunden. Nein, es ist vielmehr so... Dass es gar keine bevorzugten Situationen gibt? Das ist es. Ich dachte, dass Hass, Liebe oder Tod auf uns niedergingen wie die feurigen Zungen am Karfreitag. Ich dachte, dass man vor Hass oder Tod strahlen könnte. Welch ein Irrtum. Naja, ich dachte wirklich, dass das existierte, der Hass, dass er sich auf die Menschen niederlasse und sie über sich selbst hinauswachsen ließe. Aber natürlich bin ich es nur, die hasst oder liebt. Bei mir aber ist es immer dasselbe. Ein Teig, der immer länger und länger wird. Das... Hör mal gut zu. Alles, was du mir da erzählt hast, das wollte eigentlich ich dir erzählen. Nur mit anderen Worten. Das gefällt mir weit besser als die Rolle des Kilometersteins, die du mir großzügig zugedacht hast. Wir treffen am Ziel wieder zusammen. Ich kann dir nicht sagen, wie mich das freut. Ja, mir hätte es besser gefallen, wenn du dich nicht geändert hättest. Ich überlebe mich. Was kann ich tun? Ich reise. Sie in meine Arme schließen. Ich komme aus Schweden und war 8 Tage in Berlin. Wozu? Ich kann ihr nicht helfen. Der Kerl, der mich aushält. Sie ist allein wie ich. Was murmelst du da vor dich hin? Du musst jetzt gehen, ich erwarte jemanden. Wartest du auf? Nein, auf einen Deutschen warte ich, einen Maler. Das ist einer, der ist nicht wie wir. Noch nicht. Er ist tätig, er verausgabt sich. Wann sehe ich dich wieder? Ich weiß nicht, ich fahre morgen Abend weiter. Morgen bin ich den ganzen Tag frei. Aber ich habe eine Menge Laufereien. Ich schreibe dir von Ägypten. Brauchst mir nur deine Adresse aufzuschreiben. Eigentlich weiß ich genau, dass sie nicht schreiben wird. Aber ich müsste im Hotel in Beauville hinterlassen, dass mir alle Post hierher nachgeschickt wird, wenn ich erst weiß, wo ich in Paris wohnen werde. Ich habe eine schreckliche Angst vor meiner Einsamkeit. Also, dann... Komm. Nur um mir deine Lippen ins Gedächtnis zurückzurufen. Annie. Nicht, das interessiert mich nicht mehr. Man fängt nicht wieder an. Und dann übrigens, der erste, beste, gut aussehende Junge tut genau dieselben Dienste wie du. Ich muss dich also verlassen, nachdem ich dich wiedergefunden habe. Wiedergefunden? Ich sehe ihr Gesicht jetzt sehr deutlich. Bleich ist es plötzlich geworden, wie verzogen. Nein. Das Gesicht einer alten Frau. Abstoßend. Nein, du hast mich nicht wiedergefunden. Nun geh schon. Ich werde morgen mit dem Mittagszug nach Beauville zurückfahren. Dort werden mir 2 Tage ausreichen, meine Koffer zu packen. Ich werde auch der Bibliothek die entliehenen Bücher zurückerstatten müssen. Mittwoch. Ich bin frei. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Alle Gründe, die ich durchprobiert habe, haben versagt. Und ich kann mir keine anderen mehr ausdenken. Ich bin noch ziemlich jung. Ich habe noch genügend Kraft, von vorn anzufangen. Aber was anzufangen? Wie viel Hoffnung hatte ich, auch in meinem schrecklichsten Abscheu, auf Annie gesetzt. Jetzt erst fühle ich es. Meine Vergangenheit ist tot, Herr de Rollebon ist tot. Annie ist nur zurückgekehrt, um mir die letzte Hoffnung zu nehmen. Ich bin allein, allein und frei. Aber diese Freiheit ähnelt ein wenig dem Tod. Donnerstag. Mein letzter Tag in Beauville. Ich schreibe dies im Lesesaal. Der Autodidakt kommt herein, er grüßt reserviert. Hat unser letztes Zusammensein in keiner guten Erinnerung, indem ich mich als Anti-Humanist erwies. Er setzt sich einige Tische weiter, legt wie immer sein Brot und Milchschokolade neben sich. Rechts von mir liegt eine dicke Dame, die ich noch nie hier sah, ihren Filzhut auf den Tisch. Die Nase ist ihr ins Gesicht gepflanzt wie ein Messer an einen Apfel. Jetzt kommen zwei Schuljungen herein. Schlendern lässig zu den Bücherregalen und setzen sich mit einem Wörterbuch neben den Autodidakten. Etwas Seltsames bereitet sich hier vor. Jedermann im Raum scheint auf etwas zu warten, das sich ereignen soll. Eine kleine Brise von Grausamkeit weht mich an. Ein paar Minuten später höre ich ein Flüstern. Vorsichtig hob ich den Kopf. Es war der Autodidakt. Auge in Auge war er über seinen jungen Nachbarn gebeugt und lächelte ihm zu. Ich sah, wie sich seine Lippen bewegten, und es war ein Zucken seiner langen Wimpern. Noch nie hatte ich ihn so jugendlich gesehen. Er war beinahe anmutig. Inzwischen hatte die dicke Dame ihr Buch weggeschoben und den Kopf erhoben. Sie schien fasziniert. Ich fühlte deutlich, dass die Dame herausplatzen wird. Alle wollten, dass es zum Platzen kam. Was konnte ich tun? Ich warf einen Blick auf den Korsen. Er sah nicht mehr zum Fenster hinaus. Er hatte sich uns halb zugewendet. Dann hörte das Flüstern plötzlich auf. Dieses Schweigen erschien mir tragisch. Es war das Ende, der Todesstoß. Ich wendete den Kopf ein wenig, dann sah ich etwas aus dem Augenwinkel. Es war eine Hand, die kleine weiße Hand des Jungen. Jetzt lag sie auf dem Rücken, entspannt, sanft, sinnlich, schamlos, nackt wie eine Badende, die sich in der Sonne wärmt. Ein braunes, haariges Ding näherte sich ihr zögernd. Es war ein dicker Finger, gebräunt vom Tabak. Er hielt einen Moment inne, starr auf die zarte Handfläche gerichtet, dann begann er sie plötzlich schüchtern zu streicheln. Ich war nicht erstaunt, nur wütend auf den Autodidakten. Konnte er sich denn nicht zurückhalten, der Narr? Begriff er denn nicht die Gefahr, in der er schwebt? Jetzt hob ich den Kopf, ich suchte die Augen des Autodidakten und hustete stark, um ihn zu warnen. Aber er hielt die Augen geschlossen, lächelte. Seine andere Hand war unter dem Tisch verschwunden. Die Knaben lachten nicht mehr. Sie waren sehr bleich geworden. Ah, jetzt habe ich Sie aber erwischt. Ich hab's gesehen. Sie können es nicht mehr leugnen. Sie sauberer Patron. Diesmal kommen Sie mir nicht mehr so davon. Ich werde Sie am Chef stecken. Ich werde Sie ruinieren. Ja, ruinieren! Sie Jugendverderber. Kommt hierher, studienhalber, der feine Herr. Und was macht er? Mein Herr, ich ersuche Sie, in den Grenzen der Höflichkeit zu bleiben. Höflichkeit, Sie Schwein! Sie glauben vielleicht, ich hätte Sie nicht gesehen. Ich habe Ihnen aufgelauert. Seit Monaten habe ich Ihnen aufgelauert. Er liest weiter, so eine Frechheit. Hören Sie auf zu lesen! Hören Sie auf! Wahrhaftig, ich weiß nicht, wie ich mich so lange beherrschen konnte. Da! Da hast du, Ihr Schwein! Lassen Sie ihn! Lassen Sie ihn in Ruhe, hören Sie! Halten Sie sich da raus, gefälligst. Einer von derselben Sorte, was? Ich gehe, ja. Ich gehe mit Ihnen zur Apotheke, kommen Sie. Sie bluten am Mund. Ich kann niemals wieder hierher kommen. Kommen Sie. Lassen Sie mich. Aber Sie können jetzt nicht alleine bleiben. Jemand muss sich um Sie kümmern. Lassen Sie mich. Bitte. Lassen Sie mich alleine. So viel über Humanismus. Nachmittag. Stundenlang bin ich durch die Stadt gelaufen, um den Autodidakten zu suchen. Vergebens. Mein Zug nach Paris geht in ein paar Stunden. Ich sitze zum letzten Mal im Eisenbahnerstübchen. Ich gehöre zu niemandem. Nirgends hin. Antoine Roquentin existiert nicht. Alles, was wirklich ist in mir, ist das Bewusstsein meiner Existenz. Das Bewusstsein, ein Bewusstsein zu haben. Und vergessen Sie nicht, mich zu besuchen, wenn Sie wieder mal nach Beauville kommen. Schade, dass Sie fortgehen. Wir haben ganz gut zueinander gepasst, oder? Was wollen Sie in Paris, Monsieur? Tun? Nichts. Ich habe gerade genug, um davon zu leben. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas tun werde. Möchten Sie vielleicht Ihre Platte noch einmal hören? Ach ja, schön. Madeleine! Ja? Legen Sie doch bitte Monsieur Roquentins Platte auf, ja? Ja, gleich. Wenn man sich vorstellt, dass es Narren gibt, die aus den schönen Künsten Trost schöpfen. Wie meine Tante Julie. Die Prélude von Chopin haben mich beim Tode deines Onkels so aufgerichtet. Und die Konzertsäle sind brechend voll von Gedemütigten und Beleidigten, die mit geschlossenen Augen versuchen, aus ihren bleichen Gesichtern Empfangsantennen zu machen. Diese Idioten. Wenn Sie mir doch sagen wollten, ob Sie diese Musik hier oder welche immer mitfühlend finden. Eben noch war alles aus dem gleichen Stoff gefertigt wie ich. Aus einem hässlichen Leid. Die Außenwelt so hässlich. Diese schmutzigen Gläser auf den Tischen, die braunen Flecken auf dem Spiegel, Madeleines Schürze. Der freundliche Gesichtsausdruck des dicken Liebhabers der Wirtin. So hässlich die Existenz der Welt, dass ich mich wohlfühlte. Sozusagen im vertrauten Kreise. Aber jetzt ist da das Saxophon. Und ich schäme mich. Ein kleines Leid. Ein vorbildliches Leid ist da soeben zur Welt gekommen. Glorreich. 4 Saxophonnoten. Sie scheinen dir zuzurufen, du musst es machen wie wir. Du musst im Takt leiden. Ja. Ja, ja. So möchte ich leiden, im Takt, im Rhythmus. Ohne Fremdes, ohne eigenes Mitleid. In voller Reinheit. Nein. Man kann nicht sagen, dass er mitfühlend ist. Dieser kleine, diamantene Schmerz, der im Kreise über der Platte sich dreht und mich blendet. Leichthin dreht er sich, nur mit sich selbst beschäftigt. Wenn ich jetzt aufstehe, die Platte vom Spielteller reiße, in Stücke haue, ihn treffe ich nicht. Immer liegt er jenseits einer Sache, jenseits eines Tons. Durch das Dickicht von Existenz hindurch enthüllt er sich uns, schlank und fest. Und wenn man ihn ergreifen will, trifft man nur auf Existierende, stößt man auf sinnlos Existierende. Der Schmerz existiert nicht. Denn nichts ist überflüssig an ihm. Im Verhältnis zu ihm ist der ganze Rest überflüssig. Der Schmerz ist. Ich denke an den Mann, der an einem Julitag in der dunklen Hitze seines Zimmers dieses Lied komponiert hat. Der Schweiß läuft ihm über die Backen. In Hemdsärmel sitzt er vor seinem Klavier, im Mund einen rauchigen Geschmack, im Kopf geistert ein Liedfetzen. Die schweißige Hand greift nach dem Bleistift auf dem Klavier. Some of these days you'll miss me, honey. So ist das gewesen. So oder anders, es macht nichts. So ist sie geboren worden, die Melodie. Den verbrauchten Körper dieses fetten Mannes hat sie ausgesucht, um zur Welt zu kommen. Er hat es gemacht. Er ist sich dessen wohl kaum bewusst geworden. Er mag gedacht haben, mit etwas Glück wird mir das Ding da $50 einbringen. Diese beiden aber sind wenigstens gerettet. Der Komponist und die Sängerin gerettet. Vielleicht hatten sie sich schon restlos verloren geglaubt, ertrunken in der Existenz. Könnte ich nicht versuchen? Ein Buch, kein geschichtliches. Es war ein Irrtum, Herrn de Rollebon zum Leben erwecken zu wollen. Nie kann ein Existierender die Existenz eines anderen Existierenden rechtfertigen. Eine Geschichte zum Beispiel, wie sie gar nicht passieren kann, ein Abenteuer. Schön und stahlhart müsste sie sein und bewirken, dass die Menschen sich ihrer Existenz schämten. Nie aber habe ich etwas in dieser Art geschrieben. Wenn ich wüsste, dass ich Talent hätte. Und die Leute würden diesen Roman dann lesen und sagen, den hat Antoine Roquentin geschrieben, ein Rothaariger, der sich in den Cafés herumtrieb. Und sie würden an mein Leben denken, wie ich an das der Negerin denke. Wie an etwas Kostbares, halb Legendäres. Ein Buch. Anfangs würde es eine öde, ermüdende Arbeit sein. Sie würde nicht hindern, dass ich existiere und fühle, dass ich existiere. Aber vielleicht könnte ich mich dann, wenn es fertig wäre, durch dieses Buch hindurch, ohne Ekel, meines Lebens erinnern. Und vielleicht gelänge es mir dann in der Vergangenheit, nur in der Vergangenheit, mich gelten zu lassen.